I'm going to go to the next one.

Die drei ersten Songs aus dem Solokonzert von Jaco Pastorius bei den Berliner Jazztagen am 2. November 1979. Sie hören Jazz Berlin im Kulturradio vom RBB. Und da geht's jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Soloauftritts des Bassisten Jaco Pastorius. Wie einige andere Bands auch, trat Pastorius zweimal auf bei den Jazztagen. Am 2. November 1979 um 18 Uhr und dann noch einmal nach 23 Uhr. Im Repertoire gab es viele Überschneidungen und ich habe mich für die Wiedergabe des ersten Auftritts entschieden, wenngleich ich natürlich weiß, dass die Jäger, Sammler und Chronisten unter ihnen am liebsten beide Konzerte direkt nacheinander und das komplett hören würden. Aber steigen wir ein mit einem Pastorius-Stück, das auch zu den bekanntesten von Weather Report gehörte und auf dem Album Heavy Weather verewigt wurde. Teen Town. Jaco Pastorius. Thank you.

Duke Ellingtons Sophisticated Lady in der Version von Jaco Pastorius mit einem kurzen Originalzitat. Im Nachtkonzert von Jaco Pastorius kam zu diesem Stück übrigens Toots Thielemans als Gast auf die Bühne. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir müssen an dieser Stelle leider auch zwei Songs aus dem 18 Uhr Konzert aussparen und kommen gleich zur Zugabe, die wiederum im Original auf dem Weather Report Album Heavy Weather von 1977 zu finden ist. Das wunderbare Joe Savinul-Stück A Remark You Made. Noch einmal Jaco Pastorius. Thank you. Thank you.